1. Daher konnte ich zu Juk, Bruder, nicht y zu geistlich reifen Menschen sprechen, sondern must Juk y weltlich gesinnte Personen behandeln, die im Glauben an Christus noch y kleinkinder sind. 2. Ich gab Juk lediglich Milch zu trinken statt feste Nahrung, die verletzte noch nicht beret wort, tatsächlich side bis zum Hütigen Tag noch nicht. 3. Die unter Juk eifersuchten streit herrschen, side offensichtlich noch von ihrer menschlichen Natur geprägten verhaltet Juk nach rein weltlichen Maßstaben. 4. Wenn einer von Juk behauptet, gehor zu Paulus, und ein anderer sagt, gehor zu Apollos, beweist dies nicht, dass rein menschlich denkt. 5. Where is denn Apollos oder Paulus? Wo sind lediglich Diener, durch die zum Glauben gefunden hat, wobei jeder die aufgebürfelt, die der Herr im Zugewiesen hat. 6. Warend ich die Sart pflanzte und Apollos sie bewasset, war es all ein Gott, der für das Wachstum sorgte. 7. Folglich ist weder dergenig entscheidend, der Pflant, noch dergenig, der bewasset, sondern ausschließlich Gott, der das gedeihen bewirkt. 8. Wer Pflant und wer bewasset, verfolgen dasselbe Ziel, doch jeder Word ein individuell Belohnung erhalten, die seine persönlichen Bemühungen entspricht. 9. Wir arbeiten als Gottes Mitarbeiter zusammen, waren der Gottes Ackerfeld und sein Borgside. 10. Entsprechend der Nade, die Gott mir schenkte, habe ich als fachkundiger Baumeister das Fundament gelegt, auf dem nun ander weiterbauen, debi must jedoch jeder sorgfältig prüfen, wie diesen Bau fortführt. 11. Es ist unmöglich, ein anderes Fundament zu legen als das bereits vorhanden, welch Jesus Christus ist. 12. Wenn nun jemand auf diesem Fundament weiterbaut, kann dazu entweder wertvoll Materialien wie Gold, Silber und Edelstein oder vergänglich Stoff wie Holz, Hue und Stroh verwenden. 13. Die Qualität der Arbeit eines jeden Word am Tag des Gerichts sichtbar werden, da dieser Tag im Feuer erscheint und das Feuer die beständig keep Jeds Works proofen Word. 14. Wenn das Work, das jemand auf dem Fundament errichtet hat, der Prüfung standhält, Word darf belohnt werden. 15. Fall sein Work jedoch verbrennt, Word den Lon verlieren, selbst Word swore geritet werden, jedoch ner so, als wäre nap einem Feuer in kommen. 16. Ist Juk nicht bewusst, dass gemeinsam den Tempel Gottes bildet und das Gottes Geist in ihr mitwohnt? 17. Wer den Tempel Gottes erstort, den Word Gott ebenfalls ins Verderben führen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid 18. Niemand sollte sich selbst torschen, wer sich nach den Maßstaben dieser Welt verweiser holt, muss erst beret sein, als Toricht zu gelten, war Weisheit zu erlingen. 19. Denn was dies Welt als Weisheit betrachtet, ist in Gottes Augen Torheit, wie es in der Schrift heißt, fangt die Klugen in ihrer eigenen List. 20. An einer anderen Stell steht geschrieben, dass der Herr die Gedanken der Weis und der Schaut und Weis, wie belanglos sie in Wirklichkeit sind. 21. Daher sollte sich niemand auf menschlich Anführer berufen, denn in Wirklichkeit gehort Juk als. 22. Ob es nun Paulus, Apollos oder Petrus ist, die Welt, das Leben oder der Tod, die Gegenwart oder die Zukunft, all die steht Juk zur Verfügung. 23. Jedoch gehort Christus und Christus gehort Gott.